Wir alle kennen Ion Tichy, den berühmten Sternfahrer, als Kapitän der galaktischen Fernfliegerei, als passionierten Meteor- und Kometenjäger. Wir alle wissen, dass Ion Tichy mit nimmermüdem Forschergeist 83.003 Gestirne entdeckte. Ion Tichy, Doktor honoris causa der Universitäten beider Bären, Mitglied der Vereinigung zum Schutz kleiner Planeten, Ritter ungezählter Milch- und Nebelorden und so fort. Ion Tichy wird dem Zuhörer auf den vorliegenden Tonbandaufzeichnungen seiner Tagebücher und Gespräche in voller Größe als ganze Persönlichkeit gegenübertreten. Als Persönlichkeit, die solch unerschrockenen Männern vergangener Zeiten wie Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von Münchhausen, Pavel Maslobojnikow, Lemuel Gulliver oder Maître Alcofruba würdig an die Seite gestellt werden kann. Ion Tichys Name hat in beiden Schalen der Milchstraße einen guten Klang und es wäre unverantwortlich, dem irdischen Publikum die großen Entdeckungen Tichys vorzuenthalten. Das auf 87 Bände in quarto nebst Ergänzungen, ein fast vollständiges Sternlexikon und eine Kiste Anschauungsmaterial, geschätzte Gesamtwerk über Tichys Reisen, wird von einem Kollektiv von Stern- und Planetenexperten gesichtet und kann im Hinblick auf die Kleinarbeit, die noch zu leisten ist, in absehbarer Zeit nicht erscheinen. Daher schien es uns ratsam, dem Werk einen Bruchteil zu entnehmen, die Tagebücher und Gespräche nämlich, und diesen, wenn auch in wissenschaftlich unbearbeiteter Form, ohne Anmerkungen, Fußnoten und Kommentare sowie ohne Glossar der kosmischen Termini, zu veröffentlichen. Bei den Vorbereitungen zur Drucklegung dieser Tagebücher wie bei der Zusammenstellung des Tonbandmaterials hat mir Astralsterno Tarantoga, Professor der Astralzoologie an der Universität Fomalhaut und langjähriger Freund Ion Tichys, eigentlich niemand geholfen. Diejenigen, die mich dabei behinderten, will ich nicht aufzählen. Das würde zu viel Platz erfordern. Ich betrachte meine Arbeit als bescheidenen Dank an die Größe Ion Tichys. Und wenn bisweilen mein Name und meine Person in den Aufzeichnungen und in den Gesprächen mit Tichy auftauchen, bitte ich den geschätzten Zuhörer, meiner Existenz nicht mehr Bedeutung zuzumessen als jenen Wesen ferner Planeten, die Tichy besuchte. Eben diese Bescheidenheit, die wahre Wissenschaft auszeichnet, lässt mich die notwendige Vorbemerkung abschließen und nunmehr Ion Tichy zu Worte kommen. Verwiesen sei nur noch auf eine Kleinigkeit, um Missverständnissen vorzubeugen. Die akustische Bindung der Gespräche und Bandaufzeichnungen besteht in astralen Geräuschen und Musiken aus den galaktischen Inseln, die sich in Tichys Sammlungen fanden. Die Andenken, die ich von meinen Reisen in die entferntesten Winkel des Alls mitgebracht habe, systematisch zu ordnen. Seit langem schon trage ich mich mit der Absicht, die in ihrer Art wohl einmalige Kollektion dem Museum der Universität Fomalhaut zu übergeben. Unlängst erst teilte mir mein Freund Tarantoga mit, er wolle dafür einen besonderen Saal zur Verfügung stellen. Manche Exemplare rufen heitere Erinnerungen in mir wach, andere hingegen lassen unheimliche, grauenvolle Begebenheiten vor mir erstehen. Alle jedoch stellen sie ein Zeugnis dar, das die Glaubwürdigkeit meiner Reisen bestätigt. Zu den Exponaten, die besonders intensive Erinnerungen erwecken, gehört ein Zahn, den ich mir gelegentlich eines Empfanges bei Octopus, dem Herrscher der Memnogen, vom Planeten Urtama ausgebissen habe. Es wurden köstliche Speisen serviert, sie waren jedoch unerhört zäh. Ein Ehrenplatz in der Sammlung gebührt meiner in zwei ungleiche Teile zerbrochenen Tabakpfeife. Sie fiel mir aus der Rakete, während ich einen steinigen Globus aus der Sternfamilie des Pegasus überflog. Ich musste anderthalb Tage in den Schluchten dieses Felsparadieses danach suchen. Auf einem Samtkissen daneben ruht ein gewöhnlicher, gebrannter Lehmziegel. Gelb-rosa, ein wenig rissig und an einem Ende leicht abgebröckelt. Ich führte diesen Ziegel stets auf meinen Fahrten in die kältesten Gegenden des Weltraums mit. Vor dem Schlafengehen pflegte ich ihn eine Weile in den Atommotor zu stecken, um ihn dann gut vorgewärmt ins Bett zu legen. In einer ungewöhnlichen Sternstunde, ich befand mich gerade im linken oberen Quadranten der Milchstraße, wurde ich Zeuge des Zusammenstoßes zweier Riesenmeteore. Das Schauspiel dieser feurigen Explosion erhitzte mich dermaßen, dass ich nach meinem Handtuch langte, um mir die Stirn zu wischen. Dabei vergaß ich, dass ich zuvor den Stein hineingewickelt hatte. Ich hob also den Arm voller Schwung und hätte mir beinahe den Schädel zerschmettert. Zu den attraktivsten Exponaten meiner Sammlung aber zählt ein Zeitstrecker oder Zeitverlangsamer, wie Professor Tarantoga diese, übrigens seine Erfindung, genannt hat. Im ersten Moment glaubt man, einen Kanonenofen zu sehen, und in der Tat gestand mir Tarantoga, dass ihm ein solcher als Ausgangsprodukt gedient habe, wie die meisten seiner Erfindungen in den einfachsten Dingen materieller Natur ihren Ursprung haben. Seine unerschöpfliche Fantasie verwandelt sie und verrät das Ingenium des Schöpfers. Ich erinnere, wie er mir in aller wissenschaftlichen Zurückhaltung die Vorzüge der Erfindung beschrieb. Das, mein lieber Ion, ist die Verwirklichung eines uralten Traumes der Menschheit. Ein Zeitstrecker oder Zeitverlangsamer, wie man es nimmt. Er gestattet, das Leben beliebig zu verlängern. Eine Minute währt beispielsweise 2 Monate. 2 Monate wären beispielsweise eine Minute. Die Erfindung könnte dir auf deinen langen Reisen von unschätzbarem Wert sein, wenn du dich der Mühe unterwerfen willst, in das Innere der Apparatur zu kriechen. Da ich alle technischen Neuheiten mit Interesse verfolge, quetschte ich mich in den Kanonenofen. Tarantoga knallte die Türe zu. Durch die Erschütterung stiegen alte Rostteilchen auf, mir juckte die Nase und als ich einatmete, musste ich niesen. Die Verlangsamung des Zeitablaufes hatte zur Folge, dass mein Niesen 5 Tage dauerte. Und als Tarantoga den Ofen wieder öffnete, sah er mich fast bewusstlos vor Erschöpfung. Tatsächlich sind erst 4 Sekunden vergangen, mein lieber Ion. Was sagst du zu der Erfindung? Tja, wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich noch nicht, dass sie vollkommen ist. Obwohl, sie verdient Beachtung. Verdient sie, verdient sie. Sie ist einmalig in ihrer Art. Ich schenke sie dir unter der Bedingung, dass du mir behilflich bist bei der Abfassung des 8. Bandes meiner Astrozoologie. Wie du weißt, beschäftige ich mich darin mit den Lebewesen auf Amaropia. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du bei einer deiner nächsten Reisen, sagen wir, einen Abstecher nach Amaropien machen könntest. Wie stellst du dir das vor? Die Reise nach Amaropien dauert 30 Jahre. Tarantoga... Ich bitte dich, Ion, dieser Apparat wird sie dir kürzer als einen Tag erscheinen lassen. Na schön. Ich bin ein Opfer meiner Reiselust. Und die Wissenschaft verlangt Opfer. Ich fahre. Wie heißt der Stern? Amaropia. Der Planet ist von einer Gattung menschenähnlicher Wesen bewohnt, den Mikrocephalen. Sie kriechen auf allen Vieren, machen hin und wieder Männchen und lausen sich mit großer Geschicklichkeit. Außer durch mangelnde Vernunft zeichnen sie sich durch einen sanften und gutmütigen Charakter aus. Aber mehr darüber wird deine Reise bringen. Durch Tarantogas Erfindung legte ich die paar Quintillionen Kilometer nach Amaropia in kurzer Zeit zurück, machte auf der letzten Etappe meiner Fahrt den richtigen Planeten ausfindig, was keineswegs einfach ist, denn dort sind ihrer so viele wie Sand am Meer, und ging nieder. Beim Einschalten der Bremsen stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass sie nicht funktionierten, und ich sah durch die Luke, dass gar keine Bremsen mehr vorhanden waren. Zum Glück hatte ich den Zeitstrecker, so dass ich meinen Fall auf den Planeten auf 3 Wochen ausdehnen konnte. Ich landete auf einer geräumigen Lichtung, die von einer bläulichen Waldmauer umgeben war. Als ich auf die Lichtung trat, wurde ich von einer unbeschreibbaren Müdigkeit erfasst und legte mich nieder, um zu schlafen. Ein heftiges Rütteln weckte mich. Ich erblickte über mir Köpfe von Mikrozephalen, die sich lärmend unterhielten, während sie mit großem Interesse meine Arme hin und her bewegten. Der größte unter ihnen, ein lilafarbener Hühne, öffnete mir gewaltsam den Mund, steckte seine Finger hinein und begann, meine Zähne zu zählen. Vergebens versuchte ich, mich zu wehren. An eine Stange gebunden wurde ich ins Lager des Hühnen, der Wurmflug hieß, verschleppt. Meiner Fesseln ledig, kam mir der Beschleuniger in den Sinn. Ich holte ihn aus der Rakete und schaltete ihn ein, was vom Augenblick an eine stürmische soziale Entwicklung unter den Mikrozephalen verursachte. Wurmflug wurde von seinem Vetter Kletops vergiftet. Dem gelang es, die Wald- und Wiesen-Mikrozephalen zu vereinen, indem er die Priesterin des Waldstammes, Mastosymase, zum Weib nahm. Als Mastosymase mich beim Hochzeitsmahl erblickte, ich war zum Voresser avanciert, brach sie in den Ruf aus: »Hast du aber eine süße weiße Haut?« Nachts darauf erwürgte sie ihren Gatten im Schlaf und ehelichte mich, sozusagen zur linken Hand. Bei der nächsten Palastrevolution kam Mastosymase ums Leben. Mir aber gelang es, durchs Fenster zu entwischen. Von unserer ehelichen Verbindung blieb lediglich das Weiß-Lila der Staatsflagge. Zu meinem Bedauern hatten die Mikrozephalen die Rakete von der Lichtung in die Stadt gebracht und verehrten sie als Götzen. Mir blieb nichts anderes, als abzuwarten, dass sie unter dem Einfluss des Beschleunigers eine Zivilisation aufbauten, die mehr demokratischen Geist verriet. Ich stellte den Beschleuniger auf Höchstleistung. Kriege und Revolutionen lösten einander ab, bis Trümmern, der Bläuliche, den Thron bestieg. Er führte die Beamtenhierarchie und die Zwangsrekrutierung ein. Mich rettete meine Hautfarbe vor dem Militärdienst. Man erklärte mich zum Albino, und als solcher durfte ich mich nicht dem Königssitz nähern. Ich lebte unter den Sklaven, die mich Ion den Blassen nannten, begann Gleichheit zu propagieren und rückte meinen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung der Mikrozephalen ins rechte Licht. Bald hatte ich so viele Anhänger um mich geschart. Ich musste mehrmals fliehen, meine Jünger waren grausamen Verfolgungen ausgesetzt. Als endlich die Republik, die Inflation, die Amnestie und die Gleichheit aller Stände ausgerufen wurden, kehrte ich in die Metropole Lilaburg zurück. An den Ortseingängen wurden Ausweispapiere verlangt, und da ich keine besaß, verhaftete man mich wegen Vagabundierens. Wieder freigelassen nahm ich, da mir die Mittel zum Lebensunterhalt fehlten, den Posten eines Boten im Ministerium für Kultur an. Nachdem ich die Republik, 2 Direktorien, die Restauration der aufgeklärten Monarchie, die Diktatur des Generals Isegrau erlebt hatte, sowie seine Enthauptung als Hofverräter, manipulierte ich, unzufrieden mit der langsamen Entwicklung, von neuem an dem Kanonenofen Tarantogas, um das Letzte aus ihm herauszuholen, mit dem Erfolg, dass ein Schräubchen brach. Weniges darauf geschah Seltsames. Die Sonne stieg im Westen hoch. Auf dem Friedhof waren wandelnde Leichen zu sehen. Die Herrschaft des Generals Isegrau kehrte wieder. kein Zweifel. Die Zeit lief mit ungeheurem Tempo rückwärts. Das Schlimmste war, dass ich an mir selbst Anzeichen von Verjüngung feststellte. Täglich stellte ich mich im Hof an einen Baumstamm und ritzte in Höhe meines Kopfes einen Strich ein. Ich wurde mit rasender Geschwindigkeit kleiner. Nachts trug ich Proviant zur Rakete, was mir Mühe bereitete, da meine Kräfte zusehends schwanden. Als das Vehikel reisefertig war, kroch ich hinein und wollte den Starthebel packen. Vergebens. Er war zu hoch. Erst von einem Hocker aus konnte ich ihn betätigen. Als der Planet Amoropia schon wie ein weißer Fleck in der Ferne schimmerte, vermochte ich gerade noch auf allen Vieren die Milchflasche zu erreichen, die ich mir umsichtig bereitet hatte. Da die Rückkehr zur Erde aber schließlich, nach Ausfall des Kanonenofens, 30 Jahre dauerte, erregte ich bei meiner Ankunft unter den Freunden keinerlei Aufsehen. Tarantoga ging ich vorerst aus dem Wege, um nicht seinem Entdeckergeist schmeicheln zu müssen. Wenn ich Philosoph und nicht Sternfahrer wäre, müsste ich, um mich exakt auszudrücken, sagen, ich flog ihm aus dem Weg. Dabei spielt übrigens ein anderes Exponat meiner umfangreichen Sammlung eine nicht unwichtige Rolle. Ein Taschenmesser, das mich auf ungezählten Flügen begleitete. Mein Abstecher, um Tarantoga zu fliehen, führte mich nach Satellina. Das ist einer von 1480 Planeten, die um die Sonne Erypelase kreisen. Die meisten besitzen je 10 bis 15 Monde, sodass der ganze Himmel übersät ist mit flimmernden Lichtern. 2 Uhr nachmittags verließ ich Satellina mit einem heftigen Schnupfen. Der dortige Arzt, den ich noch rasch konsultierte, hatte sich erboten, mir die Nase abzuschneiden. Ein für die Bewohner jenes Planeten geringfügiger Eingriff, der bei ihnen die Nasen nachwachsen wie bei uns die Fingernägel. Als ich mir eine Stunde später einen Apfel schälen wollte, bemerkte ich, dass mein Taschenmesser fehlte. Ich hatte es zuletzt im Ausschank am Flugplatz benutzt, dort auf das schräge Buffet gelegt und es war wohl heruntergerutscht. Ich versuchte, die Satellina durch Funk zu rufen. Darauf meldeten sich ungefähr 100 Stationen gleichzeitig. Man muss nämlich wissen, dass die Bewohner des Erypelase-Systems ebenso liebenswürdig wie liederlich sind und wohl 200 Planeten auf den Namen Satellina getauft haben. Ich betrachtete durch die Fensterluke die Myriaden von Lichtfünkchen. Eines davon beherbergte mein Taschenmesser. Da meine Entfernung zu ihnen von Sekunde zu Sekunde zunahm, riss ich meine Rakete herum und überließ es dem Zufall, mich der richtigen Satellina zuzuführen. Nach 3 Wochen entdeckte ich einen Planeten, der meiner Satellina täuschend ähnlich sah. Mein Herz schlug höher, als ich ihn auf einer immer engeren Spirale umkreiste. Vergebens forschte ich nach dem Flugplatz. Schon wollte ich umkehren, da bemerkte ich, dass mir eine kleine Gestalt Zeichen gab. Ich schaltete den Antrieb aus und landete in der Nähe einer malerischen Felsengruppe, die von einem ansehnlichen Bau aus behauenem Stein überragt wurde. Zu meiner Begrüßung erschien ein rüstiger Greis in weißen Dominikanerhabitus. Es war Pater Lazimon, der Chef aller Missionen, die auf den angrenzenden Sternbildern im Umkreis von 600 Lichtjahren wirken. Die Gegend zählt etwa 5 Millionen Planeten, darunter 2.400.000 Bewohnte. Pater Lazimon gab seiner Freude über meine Landung Ausdruck. Ich sei der erste Mensch seit 7 Monden, den er zu Gesicht bekäme. Er zeigte sich sehr gastfreundlich und lud mich zum Mittagessen ein, das aus lokalen Speisen zusammengestellt war. Glabrige Biskuäppchen in Wackeläse, geschichtete Trümmern und zum Nachtisch Röhrlinge. Ein lang entbehrter Genuss. Danach gingen wir auf die Veranda des Missionshauses. Die lila Sonne sandte ihre warmen Strahlen, die Pterodaktylen zwitscherten im Gebüsch, und in dieser mittäglichen Stille hob der greise Dominikanerprior an, mir sein sorgenschweres Herz auszuschütten. Er klagte über die Schwierigkeiten, die in diesen Regionen jede Missionsarbeit hemmen. Die Quintolen zum Beispiel, die auf der heißen Antilene leben und schon bei 600 Grad Celsius frieren, wollen vom Paradies nichts wissen. Hingegen stoßen die Schilderungen der Hölle bei ihnen auf lebhaftes Interesse. Sie lachen, verehrter Freund, aber das ist noch gar nichts. Die Dartriden von der Ägilla haben weder Hände noch Füße. Sie können sich nur mit dem Schwanz bekreuzigen. Aber ob das statthaft ist, vermag ich allein nicht zu entscheiden. Ich warte auf die Antwort vom apostolischen Stuhl. Der Vatikan aber hüllt sich schon seit 2 Jahren in Schweigen. Haben Sie übrigens von dem grauenvollen Ende gehört, das der bedauernswerte Pater Oribas genommen hat? Pater Oribas? Pater Oribas. Wir sandten ihn zu den Memnogen und ernannten ihn zum Bischof in Partibus Infidelium. Allgemein herrscht die Auffassung, dass die Memnogen zu den gefälligsten, sanftesten und gutmütigsten Geschöpfen des gesamten Universums gehören. Und wirklich, sie umgaben Pater Oribas mit allen Ehren, waren rührend besorgt um ihn, hingen an seinen Lippen, lasen ihm jeden Wunsch von den Augen ab, nahmen lechzend seine Lehren auf, mit einem Wort, er hatte sie völlig in der Hand. Besonderen Eifer verwandte er darauf, die heiligen Märtyrer zu lobpreisen. Der Ärmste, es war schon immer seine Schwäche. Und so predigte er ihnen also vom heiligen Johannes, der des Himmelreiches teilhaftig wurde, als man ihn bei lebendigem Leibe in Öl sott, der heiligen Agnes, die sie um des Glaubens willen den Kopf abschlagen ließ, von heiligen Jünglingen, die gevierteilt, gewürgt, aufs Rad geflochten und über kleinem Feuer geröstet wurden. Da aber fasste sich der größte der Memnogen ein Herz und fragte zaghaft: Hochwürden, geschätzter Pater, sag uns bitte, möchtest auch du ein Heiliger werden und in den Himmel gelangen? Und Pater Oribas? Was entgegnete er? Lieber Sohn, antwortete er, wer möchte das nicht? Aber wie könnte ich, armer Sünder, einer so hohen Ehrung teilhaftig werden? Darauf fassten ihn die Memnogen sanft, aber entschieden unter die Arme und erwiderten: Also, teurer Pater, wie ihr uns gelehrt. Wonach sie ihm die Haut vom Rücken rissen, diese Stelle mit Pech salbten, ihm den Bauch aufschlitzten und einen Strohwisch hineinsteckten. Darauf fählten sie ihn, brachen ihm alle Rippen und verbrannten ihn allmählich bei kleiner Flamme, wie die Burgunder die Jungfrau von Orleans. Sodann verschnauften sie, wuschen sich die Hände und vergossen bittere Tränen um ihren Hirten. Bei diesem Tun traf ich sie an. Ich bereiste damals die Gestirne der Diözese. Händeringend schrie ich: Nichtswürdige Verbrecher! Die Hölle ist noch viel zu gut für euch. Wisst ihr denn, dass ihr damit eure Seelen der ewigen Verdammnis ausliefert? Der große Memnoge stand auf und erklärte, dass sie getreu der Predigt Pater Oribas getan hätten, was ihnen die Liebe zum Nächsten gebot und sie gerne für die Erhöhung des Paters diese Erniedrigung leiden würden, da sie als gute Christen bereit seien, die größten Opfer zu bringen. Pater Oribas habe übrigens zu ihrem Erstaunen Widerstand geleistet im Martyrium und ihnen ständig ein Wort entgegengehalten, das weder in den Gebetbüchern noch in der Heiligen Schrift noch sonst wo zu finden war. Und sagen Sie selbst, lieber Freund, wie kann man unter solchen Umständen Seelenhirt sein? Es ist offenbar ziemlich riskant, die Religion auf andere Planeten zu tragen. Schauen Sie, diese Karte des Sternenhimmels. Die eine Hälfte ist überklebt. Wieso? Diese Gebiete sind von Völkern bewohnt, deren Intelligenz auf unerhört hoher Stufe steht. Sie propagieren den Materialismus und den Atheismus und empfehlen alle Anstrengungen, auf die Entwicklung der Wissenschaft und Technik zu richten. Wir sandten unsere klügsten Missionare aus. Salesianer, Pater, Dominikaner, ja selbst Jesuiten. Alles begnadete Verkünder von Gottes Wort, mit honigsüßer Beredsamkeit ausgestattet. Und alle kehrten sie zurück als Atheisten. Wir vermuteten zunächst die Anwendung von Gewalt und Terror. Der apostolische Stuhl propagierte Berichte von Folterungen und Protokolle von Geständnissen. Aber ich kenne die Wirklichkeit. Es ist viel, viel schlimmer. Die dort quälen nicht. Sie zwingen keinen, foltern niemanden und drehen auch keine Schrauben in den Kopf. Sie sind viel raffinierter. Sie lehren einfach, was das Universum ist, wo das Leben herkommt, wie man die Wissenschaft nützlich macht. Und das Schlimmste, sie beweisen stichhaltig, dass die ganze Welt ausschließlich von materieller Beschaffenheit sein soll. Na? Von allen meinen Missionaren hat nur einer seinen Glauben bewahrt, Pater Servatius. Und das allein, weil er taub ist wie eine Nuss und nicht hören kann, was zu ihm gesprochen wird. Und deshalb ist die Karte des Universums teilweise überklebt. Ja, eine Zeit lang probierten wir diese Methode aus. Wir klebten das alles mit Papier zu und ignorierten seine Existenz. Aber das half nicht. Gegenwärtig wird mal wieder von einem Kreuzzug für den Glauben gesprochen. Und was halten Sie davon, Pater? Oh, wer soll denn den Kreuzzug führen? Die Memnogen, die Arpetusaner. Es ist reifer zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Aber wieso schütteln Sie Ihren rechten Arm fortwährend freundlich? Pater, ich hab's. Die Lösung unseres missionären Problems? Mitnichten, Pater, mein Taschenmesser. Es muss mir auf der Satellina in den Ärmel gerutscht sein. Ich bekenne, nach der Begegnung mit Pater Lazimon packte mich eine unbändige Lust zur Rückkehr auf die Erde, zum nüchternen, klaren wissenschaftlichen Disput mit Tarantoga. Da mich mein Weg in der Nähe des Planeten Enteropia vorbeiführte, gedachte ich, Tarantoga bei meiner Heimkehr mit einem besonders gut gewachsenen Exemplar eines Kolupen zu beglücken. Tarantoga hatte mir von diesen seltsamen Wesen der Zoologie erzählt und ausführlich im 8. Band seiner Kosmozoologie darüber referiert. Gegen 23:30 landete ich auf der Anreisestation in Enteropien. Ich vertäute die Rakete am Oberdeck des künstlichen Mondes und stieg ins Innere, um die Formalitäten zu erledigen. Der diensthabende Ardrite musterte mich, wobei er sich, durchsichtig wie ein Kristall, grün färbte, was bei den Ardriten Wohlwollen bedeutet, und sich erkundigte, Sie sind Sauger. Ja, selbstverständlich. Zweidüsig. Nein, nur Luft. Aha. Danke, ausgezeichnet. Gemischte Kost? Ja, bitte. Und von welchem Planeten, wenn ich fragen darf? Erde. Aha, Erde. Mhm. Kommen Sie als Tourist oder geschäftlich? Tourist. Bitte, das sind Ihre Papiere. Dann auf ein gutes Saugen. Mit dem Visum in der Hand begab ich mich wieder an Bord. Gleich hinter dem künstlichen Mond beginnt die Kosmotrasse, die schön in Ordnung gehalten ist. Zu beiden Seiten hängen große Reklameparolen. Die einzelnen Buchstaben sind mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt. Jedoch, bei normaler Fluggeschwindigkeit bekommt man die Worte so rasch zusammen, als wären sie Zeitungstext. Ich las zum Beispiel: Jäger benutzt zur Kolupenjagd nur Jagdpaste Kitifax. Oder: Willst du großes Behagen, geh mal Okteseln jagen. Um 7 Uhr abends landete ich auf dem Flughafen Tentotam. Ich nahm mir ein Eborett und fuhr ins Hotel. Andern Tags gegen 10 holte mich ein Galax-Vertreter mit einem Eborett voll Schlingen, Kübeln mit Jagdpaste und einem ganzen Jagdwaffenarsenal ab. Sie haben noch nie Kolupen gejagt? Nein, leider nein. Vielleicht können Sie mich kurz informieren? Ich stehe Ihnen zu Diensten. Als Jagdwild stellt der Kolub höchste Anforderungen, sowohl an die persönlichen Qualitäten des Jägers wie an seine Ausrüstung. Da sich dieses Wild im Zuge der Evolution den Meteoritenniederschlägen angepasst hat, indem es einen zwar durchsichtigen, aber nichtsdestotrotz undurchdringlichen Panzer ausbildete, werden Koluben von innen gejagt. Zur Kolupenjagd sind erforderlich in der einleitenden Phase Grundierpaste, Pilzsoße, Schnittlauch, Pfeffer, Salz. In der eigentlichen Jagdphase Reisfeger, Zeit, Zünder, Bombe. Koluben müssen geködert werden. Sie müssen sich mit der Grundierpaste einreiben und in eine Bodenrille kauern. Dann werde ich sie mit fein gehacktem Schnittlauch bestreuen und sie würzen. In dieser Lage erwarten Sie das Wild. Die Zeitzünderbombe halten Sie zwischen den Knien und umspannen Sie fest mit den Händen. Der hungrige Kolub schlingt Sie gewöhnlich sofort. Wenn Sie merken, dass Sie verschlungen sind, dann schreiten Sie zur aktiven Phase. Sie stäuben mit dem Reisfeger Schnittlauch und Würze von Ihrem Körper, damit die Grundierpaste ihre Wirkung entfalten kann. Danach stellen Sie die Zeitzünderbombe ein und entfernen sich möglichst rasch in entgegengesetzter Richtung. Beim Verlassen des Koluben ist darauf zu achten, dass man auf Hände und Füße fällt und keinen Schaden erleidet. Mit Paste eingerieben, bewehrt mit Bombe und Gewürzen, betrat ich in Begleitung des Reiseführers die Gefilde der Kolupen. Als wir durch das Dickicht drangen, erbebte plötzlich der Boden. Ein Donner erhob sich, als tobe ein Gewitter am Horizont. Ein Kolub? Ja, er mistet. Es muss ein kapitaler Bursche sein. Sehen Sie, die Baumwipfel neigen sich und stürzen. Kauern Sie sich dort an die Lichtung, er wird gleich erscheinen. Ich tat wie geheißen, packte mit beiden Händen die Bombengriffe und wartete. Kaltblütig. Der Kolub trat auf die Lichtung. In seinem durchsichtigen Inneren konnte ich deutlich die Überreste vieler gescheiterter Jäger erkennen. Dann tapste er heran. Ich verlor den Boden unter den Füßen. Innen war es nicht so finster, wie ich zunächst angenommen hatte. Ein Räuspern ließ mich auffahren. Vor mir sah ich einen fremden Arthriten, der sich über seine Zeitzünderbombe beugte. Hallo, lieber Freund. Was tun Sie hier? Ich jage den Kulupen. Ich auch. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Sie waren zuerst hier. Ich werde mich rasch entfernen. Aber nicht doch. Sie sind Ausländer. Was tut das zur Sache? Ich behalte meine Bombe eben. Für den Nächsten. Nehmen Sie auf mich keine Rücksicht. Um nichts im All. Sie sind unser Gast. In erster Linie bin ich Jäger. Und ich Gastgeber. Ich erlaube nicht, dass Sie, meinetwegen, auf diesen Kulupen verzichten. Beeilen Sie sich, die Paste wirkt schon. In der Tat wurde der Kulupe bereits unruhig. Ich stellte meine Zeitzünderbombe und wir stiegen rasch aus. Das heißt, wir fielen. Die Fallhöhe entsprach einem zweistöckigen Haus und ich verstauchte mir leicht den Knöchel. Sichtlich erleichtert stampfte der Kulup ins Dickicht. Mein Reiseführer half mir auf die Beine. Rasch springen wir hinter die Böschung. Ich werde Ihnen den Kulupen eigenhändig ausstopfen und zur Erde nachschicken. Vorausgesetzt, die Bombe tut ihre Wirkung. Eine der Hauptverkehrsadern im Sternbild des großen Bären verbindet die Planeten Mutria und Latris miteinander. Unterwegs umgeht sie Tairien, eine steinige Kugel, die bei den Reisenden den schlimmsten Ruf genießt. Wegen der Schwärme von Felsblöcken, die sie umkreisen. Diese Gegend bietet ein Bild des Chaos und des Schreckens. Einige Jahre ist es her, da tauchten unter den Piloten, die zwischen Mutria und Latris kursieren, Berichte von scheußlichen Gebilden auf, die unvermittelt aus den Staubwolken um Tairien hervorschießen, die Raketen überfallen, sie mit langen Fühlern umspannen und in ihre finsteren Gelege hinabzuziehen versuchen. Ein bekannter Sternalpinist, der tollkühne A.O. Murbas, machte sich mit zwei Hunden, ebenfalls in Raumanzügen, auf die Reise, um die rätselhaften Wesen zu jagen. 5 Tage später kam er, bis zum Äußersten erschöpft, keuchend zurück. Seine Schutzkleidung wies innen und außen Spuren des Kampfes auf und an einigen Stellen klebten grüne Fetzen wie von faserigen Strünken. Ein gelehrtes Kollegium von den umliegenden Planeten untersuchte diese Überreste gewissenhaft und kam zu dem Schluss, es seien Fragmente eines vielzelligen Organismus, der auf der Erde unter dem Namen Kartoffelkraut bekannt ist. Murbas war empört. Er sollte mit Kartoffeln gekämpft haben? Bald standen sich 2 Parteien von Wissenschaftlern gegenüber, die Kartofflisten und die Antikartofflisten. Sie bewarfen sich mit den schwersten Beschimpfungen. All das verblasste indessen vor dem Theater, als sich die Philosophen in den Streit einmengten. Während die Philosophen hauptsächlich nichts klärten, erschien auf der Szene, genauer landete auf Latris mein lieber Freund Tarantoga. Er hatte beschlossen, das Geheimnis Sine Ira et Studio zu lüften. Mit Eifer und Beharrlichkeit stieß er zum Kern des Problems vor und hatte in 5 Jahren eine Theorie zusammen, die wahrlich eine erschöpfende Erklärung lieferte und zudem bestechend in ihrer Logik war. Ich erinnere mich, wie er mir die Gedanken gewissermaßen als Premiere der Idee genial vortrug. Vor langer Zeit rammte ein für die Kolonisten auf der Latris bestimmter Kartoffeltransporter ein tairisches Meteorenriff. Ein Leck entstand, die Ladung fiel heraus. Der Transporter wurde losgeschweißt und mit Rettungsraketen auf die Latris buxiert, wonach die Geschichte in Vergessenheit geriet. Aber die in Tairien gelandeten Kartoffeln keimten indes und wuchsen. Aber die Existenzbedingungen müssen doch unerhört schwer gewesen sein. Denn aus der Höhe hagelte es ununterbrochen Gesteinsbrocken, die die jungen Triebe zermalmt haben müssen. Infolgedessen blieben von den Erdäpfeln nur die umsichtigsten erhalten, die sich einzurichten und zu schützen wussten. Die auf diese Weise geborene Sorte schlauer Kartoffeln gedieh dafür umso üppiger. Und jetzt folgt ein hochinteressanter Prozess. Die Kartoffeln wurden der sesshaften Lebensweise überdrüssig, rodeten sich selbst und begannen zu nomadisieren. Und zugleich büßten sie die typische Sanftmut und Trägheit irdischer Kartoffeln ein. Sie verwilderten zusehends, nahmen einen unberechenbaren, räuberischen Charakter an. Ja, es ist wie mit der Abstammung des Hundes. Lässt du ihn in den Wald, wird er ein reißender Wolf. Du sagst es, lieber Eon, du sagst es. Und als es den Kartoffeln auf Tairien zu eng wurde, fassten sie den Entschluss, sich auf den herumfliegenden Felsblöcken anzusiedeln. Und zuletzt fielen sie vor lauter Übermut die Raketen an, die sich auf ihrer Route dem Planeten näherten. Aber der Beweis? Wir müssen versuchen, ein Exemplar zu fangen. Du bist Praktiker, lieber Eon. Was rätst du? Wir kaufen den größten Globus, dessen wir habhaft werden können, beträchtliche Mengen Honig, Schusterpech, Fischleim, vermischen alles zu gleichen Teilen und bestreichen damit den Globus. Das wirkt anziehend. Das wirkt. Und so taten wir. Wir nahmen noch ein langes Seil mit auf die Reise und als wir in die Nähe Tairiens kamen, banden wir den Globus mit dem Seil hinten an die Rakete. In Reichweite der Felsströmung verbargen wir uns im Saum des nächstgelegenen Nebelflecks und warfen den Köder aus. Der springende Punkt war die maßlose Neugier der Kartoffeln. Tatsächlich näherten sich nach etwa einer Stunde mehrere Kartoffelstauden, die den Globus planmäßig für einen fremden Planeten hielten. Sie ließen sich nieder und waren geleimt. Damit war die Beweiskette zu Tarantogas Theorie geschlossen. Triumphale Begeisterung empfing uns auf Latris und den Planeten, von der Erde ganz zu schweigen. Ich aber flog in Richtung Koerulea ab, wo ich mich später mit Tarantoga treffen wollte. Lieber Eon, trage mir bitte nicht nach, dass ich dir eine Enttäuschung bereiten muss. Als ich 2 Tage auf Koerulea war, erfuhr ich durch einen Eilbrief, dass der Kulupe auf der Erde eingetroffen ist. Herzlichen Dank übrigens. Um die Enzyklopädie fertigzustellen, insgeheim auch voller Neugier nach deinem Bericht über das Jagderlebnis, bin ich zur Erde geflogen. Um dich ein wenig zu entschädigen, habe ich im Hafenbüro ein Paket hinterlegt, das du dir abholen kannst. Es birgt Früchte meiner jüngsten Forschungen. Ich verbleibe mit Hochachtung vor deinem Wagemut, dein Tarantoga. Tarantoga hatte mir das Tonband im Flughafenhotel von Koerulea hinterlegt. Ich bummelte also zum Hafen, nahm das Paket in Empfang und war gespannt, was mich überraschen würde. In mein Hotelzimmer zurückgekehrt, löste ich hastig die Verschnürung, öffnete den Karton und entnahm ihn einen Vorführapparat und eine Filmbüchse. Obendrein lag noch ein Brief dabei, in dem Tarantoga auf ein zwischen uns geführtes Gespräch verwies, bei dem er die Hypothese aufgestellt hatte, dass es lebendige Wesen geben müsse, die unter hohen Temperaturen auf heißen, halbflüssigen Planeten leben können. Ich hatte damals Zweifel geäußert. Er habe sich in der Zwischenzeit an einen feurigen Planeten herangemacht, von seiner Rakete eine hitzebeständige Filmkamera, nebst feuerfestem Material und eisgekühltem Mikrofon an einem langen Asbestseil hinuntergelassen. Auf diese Weise seien ihm Aufnahmen gelungen, von denen er mir eine Kostprobe im Paket hinterlegt habe. Mich überkam eine unbändige Wissbegier. Ich legte den Film in den Projektor, nahm das Laken von meinem Bett und hängte es vor die Türe. Dann setzte ich meine Pfeife in Brand und den Projektor in Gang. Zunächst flimmerten nur bunte Flecke auf der improvisierten Leinwand, begleitet von einem Knacken, das sich wie Bersten von Holzscheiten im Ofen anhörte. Das Bild wurde schärfer. Sonne versank an einem Horizont. Über die zitternde Fläche eines Ozeans huschten winzige, bläuliche Flammen. Feuerrote Wolken verblassten und Dämmerung breitete sich aus. Bald waren schwach leuchtende Sterne zu sehen. Ein junger Kralos verließ seinen Bolzen. Gleichmäßig bewegte er seine Kiemhalme, indes er genießerisch die frischen, duftenden Schwaden des Ammoniak einatmete. Da näherte sich ihm ein Jemand, kaum sichtbar in der beginnenden Nacht. Der Kralos strengte sein Brenzel an, erschnupperte den Freund jedoch erst, als der dicht vor ihm stand. Der Freund trat von einer Stütztube auf die andere. Kralos räkelte sich behäbig. Dann sprach er. Ein schöner Abend, nicht wahr? Schön. Fürwahr. Der Salmiak trägt heuer reiche Früchte, weißt du? Ja, es verspricht eine gute Ernte zu werden. Weißt du, mein Lieber, wenn ich so zum Nachthimmel aufschaue, dann werde ich das Gefühl nicht los, dass es dort oben in weiter Ferne Welten gibt, ähnlich der unseren, die ebenfalls von vernünftigen Wesen bewohnt werden. Wer redet hier von Vernunft? Ich erschrak. Woher kam die Stimme? Eine knorrige, aber noch rüstige Gestalt kam ins Bild. Offenbar ein Gelehrter, wandelte mit majestätischen Bewegungen. Seine künftige Nachkommenschaft wie Weintrauben schwoll und spross bereits an seinen Schultern einher. Verhielt den Schritt vor den beiden Jungen. Kralos hob ehrerbietig seine Flossen zum Gruß. Ich habe von vernunftbegabten Wesen gesprochen, die andere Welten bevölkern. Kralos schwätzt von vernünftigen Wesen auf anderen Welten. Seht mal an, auf anderen Welten. Ach, dieser Kralos, dieser Kralos. Was treibst du nur, du junger Mann? Lässt deiner Fantasie die Zügel schießen? Durchaus lobenswert an einem so schönen Abend. Doch es ist merklich kühler geworden. Spürt ihr es nicht? Nein. Nein. Ja, ja, das junge Feuer, ich weiß. Dabei sind es kaum 860 Grad. Ich hätte mir mein Cape aus doppelter Lava umwerfen sollen. Du meinst also, dass auf anderen Welten vernunftbegabte Geschöpfe leben? Wie sollen sie denn nach deiner Meinung aussehen? Das lässt sich nicht genau sagen. Ich glaube, unterschiedlich. Ich habe gehört, es sei nicht unmöglich, dass auch auf kälteren Planeten lebende Organismen entstehen. Und zwar aus einer Substanz, die Eiweiß genannt wird. Aha. Eiweiß soll das zu Wege bringen, du Naseweiß. Woher weißt du denn das? Von Implos, dem Biochemiestudenten. Dem Narren. Leben aus Eiweiß. Schämst du dich nicht, diesen Unfug in Gegenwart deines Lehrers zu verbreiten? Das sind die Früchte der Unwissenheit und Arroganz, die heute in erschreckendem Maße sprießen. Weißt du, wie man deinen Implos, diesen Heißsporn, züchtigen sollte? Indem man ihn mit Wasser bespritzt. Jawohl, mit kaltem Wasser. Aber ehrwürdiger Flament, warum forderst du für Implos eine gar so furchtbare Strafe? Wäre es nicht möglich, dass zum Beispiel Lebewesen auf anderen Planeten eine senkrechte Haltung haben und sich auf sogenannten Beinen fortbewegen? Wer hat dir das gesagt? Implos. Lasst mich endlich mit Implos und seinen Fantastereien zufrieden. Beine. Nein, wirklich. Als hätte ich nicht vor 25 Flammen bewiesen, mathematisch bewiesen, dass ein zweibeiniges Wesen, sobald man es aufstellt, unweigerlich der Länge nach hinschlagen muss. Ich habe ein Modell und ein Diagramm dazu verfertigt. Aber was wisst ihr Faulpelze schon? Sie müssten Organe zur Aufnahme von Ammoniak besitzen, eure vernunftbegabten Wesen. Und woher sollten sie die Kiemhalme haben? Sie müssten in allem uns Quintolen gleichen. In allem. Auch in ihrer Lebensweise. Es ist euch bekannt, dass die Quinte die Grundzelle unseres Familienlebens ist. Aus der Quinte entsteht das Leben und ihr faselt von Eiweiß. Um Nachkommenschaft ins Leben zu rufen, müssen sich Dada, Gaga, Mama, Fafa und Haha verbinden. Ihr seht also, wenn wir ohne Vorurteile argumentieren, wenn wir uns ausschließlich auf wissenschaftliche Tatsachen stützen, den präzisen Apparat der Logik zu Hilfe nehmen und objektiv an das Leben herangehen, dann kommen wir unweigerlich zu dem Schluss, dass jedes vernunftbegabte Wesen uns Quintolen ähnlich sein muss. So, ich hoffe, dass ich euch überzeugt habe. Der Greis hatte nicht wahrgenommen, dass die beiden längst weggetaucht waren. Ihre Kiemhalme zitterten in der Ferne über dem Ozean von Ammoniak. Die Schwärze der Quintilanen Nacht verdunkelte das Bild. Nur noch das hysterische Gelächter des alten Flament war zu hören. Ich war so gefesselt von deinen sensationellen Aufnahmen, lieber Tarantoga, dass ich nicht wahrnahm, wie die duftenden Schwaden des Ammoniak von der Leinwand herab mein Zimmer bewölkten, meinen Verstand umnebelten und mich in tiefe Bewusstlosigkeit versinken ließen. Iontichi, der berühmte Sternfahrer, ertrunken in einem Ozean von Ammoniak. Das klingt wie ein Nachruf. Das wäre dein Nachruf, wenn ich nicht am Ende aus dem Bettlaken gestiegen wäre. Auf dem Film waren noch einige Aufnahmen von mir selbst. Das Fenster deines Hotelzimmers aufgerissen und dich damit für künftige Taten gerettet hätte. Nicht ausdenkbar, wenn der Film zuvor gerissen wäre. Wenn, mein lieber Tichy, wir sind auf der Erde, einer schönen Provinz im unendlichen All. Lass uns anstoßen auf neue Reisen zu neuen Gegenden des Weltraumes. Lass uns trinken auf die Weite des Universums und die Schöpferkraft der Fantasie. Ob wir deinem Kanonenofen ein wenig Holz anvertrauen könnten? Mir ist kalt. Wir werden ihn mit einer kleinen Sonne beschicken, die ich noch unter deinen Requisiten gefunden habe. Das hält er aus? Das hält er aus. Ich meine, er wird nicht explodieren? Er wird nicht explodieren.